alle wahrhaft großen, weltbewegenden Ideen haben die Menschen fanatisiert. Religiöse Vorstellungen konnten Zeitalter mit ihrem Eifer so erfüllen, dass alle anderen Lebensvorgänge demgegenüber weit in den Hintergrund traten. So bedauerlich dies dem geruhsamen Mitbürger oder Beobachter einer Zeit auch für den Augenblick erscheinen mag, so sind doch dadurch allein für das gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen für viele Jahrhunderte Grundlagen geschaffen worden. Dies gilt aber für alle wirklichen Revolutionen mit weltanschaulichem Charakter.